Deutschlandfunk. Das Feature. Das Schiefergas will seit Jahren keiner anrühren. Sogar Öl haben wir. Polen liegt zwischen zwei Mühlrädern. Im Osten malen die Russen, im Westen diese EU mit den Deutschen an der Spitze. Eigentlich kämpfen Russland und die Ukraine doch nur dafür, dass wir kein Schiefergas fördern. Polen ist doch sowieso verkauft. Arbeit wird es geben. Geld. Jetzt machen Sie sich ins Hemd. Da hat sich ja ein rechter Pole gefunden. Verkauft sich für einen Zehner. Ein Patriot. Ein amerikanischer. Wir haben das Recht, uns zu wehren, und das werden wir auch tun. Was ist der Sachverhalt? Der hat mich getreten. Nach vorne gefilmt, nach hinten getreten. Chudawluf probt den Aufstand. Ein polnisches Dorf im Streit mit der Fracking-Industrie. Ein Feature von Martin Sander. Schreien Sie doch nicht so. Wo hat sich der Vorfall ereignet? Tu jest historia dość głęboka. Ta wioska ma tyle lat nawet więcej, co Grabowiec. Wir haben eine lange Geschichte. Dieses kleine Dorf ist wirklich sehr alt, über 600 Jahre. Fruchtbarer Boden, das Klima in Ordnung, das Wasser sauber. Aber davon mal abgesehen, so ein altes Dorf sollte man doch ernst nehmen mit seiner Geschichte. Unsere Vorfahren haben die polnischen Teilungen erlebt, den Zweiten Weltkrieg überlebt. Sie wurden umgesiedelt, kamen wieder zurück, haben das alles aufgebaut und wieder bewirtschaftet. Ach so, die Rede ist von Chudawluf. Chudawluf ist ein Dorf in der Gemeinde Grabowiec. Zur Gemeinde gehören noch Rogow, Czietlisko, Czelatin, Tierschin. Wir sind im Südosten Polens, rund 50 Kilometer vor der Grenze zur Ukraine. Und hier wollen sie nach Gas bohren. Frecken. Ale Chevron jak zacznie wiercić i truć nas, to już nikt nie wróci, nie będzie życia. Wenn Chevron kommt und alles vergiftet, dann gibt es hier kein Leben mehr. Mitte Juni 2013. Das Protestzelt der Dorfbewohner thront auf einer Anhöhe. Occupy Chevron steht auf einem Transparent. Rundherum wehen die Fahnen vieler Länder, aus denen bereits Unterstützer in Chudawluf waren. Dazwischen immer wieder die polnische Flagge. Nebenan, nur durch einen Sandweg getrennt, liegt das Pachtgrundstück der Firma Chevron. Wachschützer haben sich dort auf Campingstühlen unter einem Vordach samt Plastikklo eingerichtet. Gemeinsam blicken sie auf sanfte Hügel, Felder und Wiesen. Dazwischen fließt ein schmaler Bach. Der Boden, beste Schwarzerde, erste Qualität. Und unter der Erde liegen große Trinkwasserreservoire. 4000 Meter tiefer, irgendwo im Gestein, vermutlich das Gas. Polen steckt doch voller Bodenschätze. Sogar Öl haben wir. Im ganzen Osten und Norden Polens soll Gas unter der Erde lagern. Mehr als in jedem anderen europäischen Land. Das sagen die Experten. Das steht in jeder Zeitung. Chevron aus Kalifornien hat Erfahrung mit solchen Dingen und eine Lizenz. Gas łupkowy nie jest zdrowy. Chevron, do domu wąt. Zwei Wochen schon blockieren die Bauern aus dem Dorf mit Traktoren, Lastwagen und Anhängern das Chevron-Feld. Fahrzeuge oder Maschinen kommen da nicht durch. Bauern und Chevron-Bedienstete belauern einander. Sie filmen jede Bewegung der anderen Seite, zeigen sich gegenseitig bei der Polizei an. Manchmal steigert sich der Streit in ein Handgemenge. Dann herrscht wieder Friede. Bis zum nächsten Ausbruch. Mein Name ist Grin. Ich bin Landwirt und wohne 700 Meter vom geplanten Bohrplatz entfernt. Grin, also eigentlich Grün. Schon deshalb muss ich gegen Chevron sein. Die Landwirtschaft steht vor sehr großen Herausforderungen. Wir müssen immer mehr Lebensmittel erzeugen, um die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Wir wollen nicht nur Schutt und Asche hinterlassen, denn im Jahr 2050 wird es von uns 9 Milliarden geben. Da kann man schon sagen, eine epochale Herausforderung. Um Ihnen was zu zeigen, brauche ich den Spaten. Wenn wir hier hineinstechen, dann ist es sehr weich. Sehen Sie mal, die ganze Erde ist durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Es macht mir Spaß, so einen Klumpen zu zerteilen. Die Erde zerfällt so schön. Sie ist so mürbe. Es dauert eine Weile, bis wir unter dem mannshohen Raps hervorgekraucht sind, um das Anwesen der Grins in Augenschein zu nehmen. Hinter Bäumen ein stattliches Wohnhaus. Ein Werkstattgebäude samt Gästezimmern. Ein 27 Meter hoher Wetterturm, aus Eisenteilen eigenhändig zusammengeschweißt. Wieszek Grin ist hier geboren. In Rogów, an der Grenze zu Suraflów, 1957. Ende des 18. Jahrhunderts waren seine Vorfahren aus dem Elsass eingewandert, mit ein paar Dutzend weiteren Familien. Die hießen zum Beispiel Springer, Bernhard oder Weiland. No tak, tak, tak, tak. Ja, pan Grin, to jest prężny gospodarz, ale ja to wie pan taki. Ja, Herr Grin, das ist ein dynamischer Landwirt. Und ich bin so ein primitiver altpolnischer Bauer. Komme gerade mal über die Runden. Wiesław Trianiecki gibt sich bescheiden. Dabei haben ihn die Menschen in Rogów nicht nur zum Chef der Freiwilligen Feuerwehr gemacht, sondern auch als Dorfvorsteher gewählt. Trinjecki ist Ende 50. Er kennt Grin von Kindesbeinen an. Grin hat jetzt eine große Landwirtschaft. Und je größer die Wirtschaft ist, desto mehr bleibt übrig. Er hat rechtzeitig damit angefangen. Aber ich beneide ihn nicht. Der Bursche muss auch hart arbeiten. Würde er da so als Verwalter mit Krawatte herumlaufen, dann würde ich ihn beneiden. Aber er ackert ja zusammen mit seinen Leuten. Alles, was er hat, diese 500 Hektar, mäht er selbst. Ein wenig resigniert läuft Trinjecki über seinen kleinen Hof. Dabei war er es, der als erster den Kampf mit Chevron aufnahm, dem es gelang, die Leute vom Konzern aus Rugov zu verjagen, viele Monate bevor sie sich in Suravlov festsetzten. Da gab es keine Ökologen. Ich habe die Sache einfach selbst in die Hand genommen, mit den anderen im Dorf. Denn bei mir ging das Wasser kaputt, als sie mit den seismischen Untersuchungen anfingen. Aus meinem Wasserhahn lief auf einmal eine schmierige schwarze Brühe. Man hat mir einen neuen Brunnen gebohrt. Dann noch einen. Das Gesundheitsamt erschien, nahm Proben und erklärte, das Wasser sei ungenießbar. Dann kamen sie nochmal, machten wieder andere Untersuchungen. Diese Proben mit dem ungenießbaren Wasser nahm der Brunnenbauer mit. Bis heute habe ich sie nicht zurückbekommen. Sommer 2013. Regen trommelt auf das Protestzelt. Es ist gut besucht. Eine Frau steht vorn und hält eine Flasche hoch. Ausländische Journalisten, ein Filmemacher, Vertreter der polnischen Grünen sitzen unter den Bauern. z Rogowa, która leci u jednej z mieszkanek w Rogowie, tam gdzie były badania sejsmiczne robione. Das hier ist Wasser aus Rogów, das bei einer der Bewohnerinnen aus dem Hahn kommt, dort, wo man vor 2 Jahren seismische Untersuchungen durchgeführt hat. Das Wasser steht schon ein paar Tage bei uns. Und als die Bewohnerin es in einer Flasche gebracht hat, da konnte man deutlich solche schwarzen Kügelchen erkennen, die sich vom Wasser trennten. Jetzt zeigt sich so ein rötliches Granulat. Das ist Bascha, eine Frau aus der Stadt, die bei uns ein altes Holzhaus gekauft hat für die Wochenenden und die Rente. Aber neuerdings ist sie meistens hier. Barbara Szygieńczuk besitzt eine kleine Werbeagentur mit ein paar Angestellten im 30 Kilometer entfernten Zamość. Sie organisiert im Protestzelt vor allem die Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt viel zu tun, denn fast alle polnischen Politiker, von den Postkommunisten bis zu den Nationalkonservativen, begeistern sich für das Schiefergas. Im Fracking sehen sie den Schlüssel zur Energieunabhängigkeit Polens. Endlich kein Gas mehr zu überteuerten Preisen aus Putins Russland importieren. Was hier passiert, ist ein Fall fürs oberste Gericht. Ich weiß, das sind starke Worte, aber da gehört die Sache am Ende hin. Andrzej Bonk, von Beruf Elektroingenieur, Baschas Lebensgefährte, beißt sich durch Aktenordner mit schwer nachzuvollziehenden Genehmigungsverfahren. Er sitzt an einem kleinen Tisch im Zelt, versucht die komplizierte Rechtslage zu durchschauen. Die Vorschriften sind so dehnbar, dass sie hier machen können, was sie wollen. Kohle, Schiefergas, Erdöl, sie können alles aus der Erde holen, für sehr wenig Geld. Denn hier für die Lizenz in der Gemeinde Grabowiec, für eine Fläche von 1200 Quadratkilometern, hat Chevron 240.000 Zloty bezahlt. 200 Zloty pro Quadratkilometer. Umgerechnet 50 Euro für einen Quadratkilometer, auf dem sie machen können, was sie wollen. Auch die Menschen enteignen, die darauf wohnen. Wenn Chevron hier anfängt zu bohren und Gas findet, dann stellt sich die Alternative, entweder es gibt das Gas oder es gibt uns. Dann wird das hier ein Bergbaugebiet und dann muss man etwas mit uns tun. Nur was? Emil Jabłoński, Dorfvorsteher von Schurdawów. Im Prinzip ein ruhiger Zeitgenosse. Von hier kommt er, von hier ist er nie weggegangen. Ebenso wie seine Vorfahren und seine sehr energische Frau Małgosia. Übrigens eine geborene Bernard. Małgosia schimpft mal wieder. Ihr dünner, ruhiger Ehemann steht neben dem Notstromaggregat beim Protestzelt und schaut versonnen in die Landschaft. Es gefällt uns einfach nicht, wie unsere Regierung hier vorgeht, unsere Machthaber und diese Firmen. Wir zeigen hier unseren Zorn, denn wir fühlen uns bedroht. Die Generation unserer Eltern und Großeltern hat man zwangsumgesiedelt. Sie haben oft davon erzählt. So etwas steckt wie ein Stachel in unserem Herzen. Nach dem Krieg sind sie zurückgekehrt, haben ihre Dörfer aufgebaut. Wir wollen nicht ins Gas, steht auf einem Anti-Chevron-Transparent am Dorfeingang von Szurawów. Bis 1944 diente unsere Region Zamość als Experimentierfeld für den Generalplan Ost. Diesen Plan zur ethnischen Neuordnung großer Teile Ostpolens und der Ukraine, die Deutschen sagten Umvolkung, hatte das Reichssicherheitshauptamt mit Agrarwissenschaftlern der Berliner Universität ausgearbeitet. Teile des Plans wurden dann auch umgesetzt. In Schuravlov und vielen anderen Dörfern der Region vertrieben Polizei, SS und Wehrmacht die polnischen Bauern von ihren Höfen. Viele wurden getötet, kamen in Konzentrationslager. Kinder gab die SS zur Zwangsadoption. Die Höfe der Polen erhielten Ukrainer und Deutsche, die zuvor ihre Siedlungsgebiete, zum Beispiel in Bessarabien, verlassen hatten. Im Zweiten Weltkrieg standen die Familien Grin, Springer, Weiland, Herz, Bernhard und so weiter fast geschlossen auf der polnischen Seite. Sie waren inzwischen Polen geworden. Warschau, Mitte Juli 2013. Przyjechali dzisiaj mieszkańcy Żurawlowa, którzy już siódmy tydzień starają się zapobiec temu, żeby... Heute haben sich hier die Bewohner von Żurawlów versammelt. Seit sieben Wochen wehren sie sich dagegen, dass drei der größten Trinkwasserreservoire Polens bei der Suche nach Schiefergas vergiftet werden. Sie verlangen, dass man in ganz Polen über sie redet, so wie man über sie in Frankreich spricht, in Bulgarien, Litauen, Finnland oder in Pennsylvania. Bulgaria, Litwa, Finlandia, Pennsylvania w Stanach Zjednoczonych. Vor dem polnischen Umweltministerium in der Wawelska-Straße spricht Ewa Zufin-Jacmar ins Megafon. Die Ex-Diplomatin und Politikerin der polnischen Grünen ist mit den Leuten aus Żurawlów mittlerweile befreundet. Jetzt erteilt sie Barbara Szygieńczuk das Wort. Wasza. Schon lange haben wir das Umweltministerium über das illegale Vorgehen von Chevron informiert, haben alle unsere Argumente vorgetragen und keine Antwort erhalten. Die Europäische Kommission hat sich der Sache angenommen. Ein tschechischer EU-Abgeordneter hat sie an die Kommission weitergeleitet. Es wäre doch peinlich, wenn wir eher eine Antwort aus dem EU-Parlament bekämen, als von unserem eigenen Umweltminister. Während einige Leute aus Żurawlów ins Ministerium eingelassen werden, geht der polnische Umweltminister Pan Marcin Korolec einer anderen Beschäftigung nach. Im Wasserpalast des Łaszczenki-Parks, ein paar Kilometer südlich, gibt sich Korolec die Ehre, mit den Kollegen Philippe Martin und Hans-Peter Altmaier über Umwelt- und Klimapolitik zu plaudern. Das Format heißt Weimarer Dreieck. Nach einigen unverfänglichen Fragen von Pressevertretern verlässt Korolec den Palast durch den Vorderausgang und stößt auf eine zweite Gruppe von Ökoaktivisten und Żurawlów-Leuten, die herbeigeeilt sind, um ihn abzupassen. Herr Minister, wir wollten Ihnen ein Flugblatt überreichen. Wie Sie wissen, zerstört hydraulisches Fracking die Erde, alle chemischen Elemente. Aber gibt es dazu Untersuchungen? Ja, es gibt Untersuchungen, aber die wurden gestoppt. Ich weiß nicht... Aber da bei Żurawlów ist doch wohl noch gar nichts passiert. Da gab es noch kein Fracking, oder? Man hat noch nicht gebohrt. Doch, hat man. Seismisch. Aber eine seismische Untersuchung, das ist keine Bohrung. Da kommt ein Laster, man stellt sich aufs Feld und führt Untersuchungen durch. Eben. Sie haben noch nicht richtig gebohrt und das Wasser beim Dorfvorsteher von Rogow hat schon die Farbe geändert. Der Brunnen ist kaputt gegangen. Und, was ist das Ergebnis? Das Wasser ist ungenießbar. Wenn Sie verfolgen, was in Polen vor sich geht, dann werden Sie sich an meinen Kollegen, Herrn Minister Budzianowski, erinnern. Der hat vor Publikum ein Glas Frackingwasser getrunken. Er ist auch kein Minister mehr. Wurde denn etwas unterschrieben? Hat denn Chevron überhaupt eine gültige Lizenz? Haben Sie ein Recht dazu? In Żurawlów? Ja, Sie haben eine rechtswirksame Lizenz. Ein Minister kann ja nicht alles wissen. Für ihn besteht kein Grund zur Aufregung. An diesem Tag hat er auch schon eine Pro-Chevron-Petition erhalten, überreicht von Bürgern aus dem Dorf Ministrówka, 10 Kilometer südlich von Żurawlów. In Ministrówka hat Chevron auf eigene Kosten und ohne das aufwendige gesetzliche vorgesehene Verfahren eine Straße anlegen lassen. Zwei Abgesandte aus Ministrówka sitzen jetzt auf einer schattigen Bank im Łaszczenki-Park. Einer will nicht mit Journalisten reden, der andere schon. Wir wollen den Lügen auf ihrem Transparent widersprechen, dass alle in der Gegend von Samoszcz gegen das Fracking sind. Nein, es gibt nicht nur Gegner. Szymon Podocki-Kadomski, Dreher von Beruf. Er wohnt seit 10 Jahren in Ministrówka. Diese Leute hassen Chevron. Warum, weiß ich nicht. Ich glaube, der Nutzen ist größer als der Schaden. Gefrackt wird in 4 Kilometern Tiefe. Das Grundwasser, ich habe hier Material dabei, liegt in 400 Metern Tiefe. Und dazwischen gibt es ganz dichtes Felsgestein. Ich sag mal, wenn der Mensch nicht versagt und die Technik sich bewährt, sollte nichts Schlimmes passieren. Das ist alles Quatsch, ihr wolltet bloß die neue Straße. Verstehst du nicht, dass sie das Recht brechen? Verstehe ich nicht, genauso wie du nicht verstehst, dass wir irgendwie überleben wollen. Was wollt ihr? Überleben. Überleben? Ja. Überleben, mein Gott. Lassen Sie doch diese Banalität, dass ich gleich zugrunde gehe. Wenn es zu irgendeiner Verseuchung des Grundwassers kommt. Und wenn es nicht dazu kommt? Szymon, wie kannst du das denn garantieren? Schurawlów, September 2013. Das Getreide ist eingebracht. Jetzt sind bald die Rüben dran. Kalter Dauerregen lässt die Anti-Chevron-Transparente durchhängen. Das Protestzelt ist leer. Davor steht jetzt ein alter Bauwagen mit Kanonenofen, den Wjesław Grin aus alten LKW-Felgen zusammengeschweißt hat. Man trifft sich abends. Ansonsten ist rund um die Uhr mindestens einer da, um zu beobachten, was auf dem Pachtgelände von Chevron geschieht. Heute sitzt Małgosia im Bauwagen, die Frau des Dorfvorstehers. Ich glaube, alle spüren schon Müdigkeit. Bei jeder Kleinigkeit werden wir nervös. Wir reagieren empfindlich. Der ganze Streit dauert schon zu lange. Heute haben wir bereits den 115. Tag. Wir schreien mehr, als dass wir reden. Es dauert alles zu lange. Am Tag zuvor hat es wieder mal einen Zusammenstoß gegeben. Die Chevron-Leute haben versucht, Maschinen auf das Feld zu bringen. Gerät für Probebohrungen? Keiner weiß genaues. Der Aufpasser im Bauwagen hat im Dorf Alarm geschlagen und die Polizei gerufen. Chevron konnte keine Genehmigung vorweisen, musste das Gerät wieder zurücknehmen. Wir schaffen Unruhe und das Geld liebt die Ruhe. Die Politik des Konzerns beruht darauf, niemand Unterlagen zu zeigen, weder den Lokalpolitikern noch uns. Nach dem Motto, sollen Sie doch glauben, dass wir alles haben, dass wir alles mit euch machen können, weil unsere Fangarme so lang sind. Wir haben viele Jahre in einem Unrechtsstaat gelebt. Nach 1990 haben wir so viel vom Rechtsstaat gelesen, dass wir glaubten, es gibt ihn. Heute merken wir, der Sumpf ist noch tiefer als damals. Mitte November 2013. Kostjaschin, ein Dorf 60 Kilometer südöstlich von Schurawlów an der Grenze zur Ukraine. Der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch soll in wenigen Tagen ein Assoziierungsabkommen mit der EU unterschreiben. In Kostjaschin interessiert das niemand. Das Thema hier ist das Schiefergas. Wenige Tage zuvor hat der polnische Staatskonzern PGNiG, der mit Chevron kooperiert, in Kostjaschin Probebohrungen aufgenommen. Aus der kargen, einsamen Landschaft, auf die schon der erste Schnee gefallen ist, ragt das Metallskelett des Bohrturms. Die meisten Menschen im Ort finden das gut. Es könnten Arbeitsplätze entstehen. Polen könnte sich unabhängig machen. Von den teuren und politisch unsicheren Gaslieferungen aus Russland, heißt es. Allerdings, ein paar Dutzend energische Bauern aus Kostjaschin wollen auch keine Schiefergasförderung in ihrem Dorf. Bald ein halbes Jahr Widerstand in Schurawlów hat auf Kostjaschin abgefärbt. Auch hier gibt es jetzt ein Protestcamp. Die protestierende Minderheit von Kostjaschin ist informiert und vernetzt. Zudem erwartet sie an diesem Abend einen hohen Gast aus Brüssel. D'accord. Donc c'est les habitants du village. Thank you very much to your invitation. Dziękuję bardzo za zaproszenie. And it's not the first time José Bouvet, französischer Schafzüchter und Roquefort-Käseerzeuger, derzeit Abgeordneter der Grünen im EU-Parlament, ist dem Auto entstiegen. Unter seinem Schnauzbart dampft die Tabakspfeife. Ein bisschen Asterix. Ein bisschen Lech Wałęsa. Die polnischen Bauern schauen respektvoll auf Bouvet, der genmanipulierte Pflanzen eigenhändig zerstörte und eine ganze McDonald's-Filiale zertrümmerte, bevor er publikumswirksam mit dem Traktor ins Gefängnis fuhr, um seine Haftstrafe abzusitzen. Bouvet ist persona non grata in den USA, wo man seinen Roquefort mit Strafzöllen belegt hat. Bouvet schlägt einen gemeinsamen Rundgang auf dem Burggelände vor, Bedenken seiner Gastgeber beiseite schiebend. Schließlich genießt er Immunität. Als José Bouvet mit Bauern, Umweltschützern und Journalisten das umzäunte Burggelände von Peginic betritt, kommt Panik unter den Wachschützern auf. They are not very sure of what they are doing, and they want to stay very close, and they don't want people to know exactly. Die Polizei ist in wenigen Minuten zur Stelle, merkt sich Gesichter, notiert Autonummern. Fast alle, die am Vorabend in Kościerzyn protestiert haben, sind heute nach Szurawlów gekommen. Nach einem Imbiss bricht man gen Warschau auf. Dort wollen die Fracking-Gegner aus dem polnischen Südosten nach Verbündeten Ausschau halten. Auf der UN-Klimakonferenz, die im Warschauer Nationalstadion gastiert. Eine Polizeieskorte begleitet den Autobus. Auslandskorrespondenten machen Bilder. Szurawlów ist inzwischen zu einem Sinnbild für Umweltprotest in einem Land geworden, in dem ökologische Themen ungleich geringere Aufmerksamkeit erfahren als etwa in Deutschland. Der Regierung und der Energielobby in Polen gilt Gas als verlockend sauberer Stoff. In den Augen vieler Polen sind die Fracking-Gegner Putin-Agenten. Ihr Protest gilt als Landesverrat. Auch die Bauern aus Szurawlów fühlen sich verraten. Im Autobus nach Warschau kommt die Rede auf den Seitenwechsel ihres Kampfgefährten Wiesław Triniecki. Er arbeitet jetzt schon für Chevron als Wachschützer. Arbeitet er. Also der ist so etwas wie ein Verräter. Muss man einfach so sagen. Ein Verräter. Erst war er so ein Heißsporn. Jetzt steht er auf der anderen Seite. Überleben. Er hat Geldsorgen. Der eine quält sich durch seine schlechte Lage hindurch, so wie sie ist. Der andere macht sich's leicht und wechselt die Seite, nicht wahr? Da hat man dann keine Skrupel. Das betrifft nicht nur Triniecki. November 2013. In Warschau geht die UN-Klimakonferenz ihrem Ende entgegen. Umweltgruppen aus aller Welt empören sich über die Gastgeber. Die polnische Regierung hat aus ihrer Vorliebe für Schiefergas und Steinkohle nie einen Hehl gemacht. Sie hat die Erderwärmung als fragwürdiges Horrorszenario in Zweifel gezogen. Sie sieht in erneuerbaren Energien unliebsame Konkurrenz für fossile Energieträger. Zumal der deutsche Staat mit Subventionen für die Erneuerbaren den Wettbewerb verzerre. Um keine Zweifel am polnischen Sonderweg aufkommen zu lassen, hat man parallel zum UN-Klimagipfel gleich zu einem Weltkohlegipfel geladen. Trotz kontrollfreiem Reiseverkehr gemäß dem Schengen-Abkommen lässt die polnische Polizei einen Sonderzug mit Umweltaktivisten aus Brüssel stundenlang an der deutsch-polnischen Grenze stehen. Irgendwann treffen sie dann doch ein. 700 meist junge Leute aus aller Herren Länder strömen unter den Augen der Polizei aus dem Warschauer Zentralbahnhof. Auf viel Verständnis stoßen sie nicht. Polen steckt doch voller Bodenschätze. Das Schiefergas will seit Jahren keiner anrühren. Sogar Öl haben wir. Polen liegt zwischen zwei Mühlrädern. Im Osten malen die Russen, im Westen diese EU mit den Deutschen an der Spitze. Sie malen sich ihr Mehl aus unserem Korn. Es sind etliche Kilometer zu laufen. Über die Weichsel, vorbei am Nationalstadion mit den Klimakonferenzboxen, zu einer kleinen Freilichtbühne im östlichen Stadtteil Praga, wo die polnischen Grünen einen Umwelt-Hyde-Park angekündigt haben. Ein paar Dutzend Leute aus Shurawlów und Umgebung halten zwischen einer trommelnden Gruppe aus Afrika und britischen Aktivisten ihre Anti-Chevron-Schilder hoch. Auch Rebecca Harms, inzwischen Vorsitzende der Grünen im EU-Parlament, demonstriert mit. Sie hat sich der polnischen Fracking-Gegner angenommen. Das sind in erster Linie Bauern, die überhaupt erstmal gar keinen Plan hatten, wie man sich gegen ein Unternehmen wie Chevron zur Wehr setzen kann. Und die Art und Weise, wie die sich organisiert haben, wie sie sich auch gegen das ganze Intransparente in Warschau, wie sie sich Informationen beschafft haben, wie sie sich getraut haben, dann auch Felder und Straßen zu blockieren, das ist wirklich toll. Und das muss, denke ich, nicht nur von Grünen, sondern von der Umweltbewegung in Europa insgesamt unterstützt werden. Solidarność globalna! Solidarność globalna! Global Solidarity! Global Solidarity! März 2014. In Shurawlów schmilzt der Schnee. Der Bach ist vor dem Dorf über die Ufer getreten. Bald ist es Zeit für die Frühjahrsbestellung. Entlang der Landstraße hat Chevron Kilometer von rotem Kabel verlegt. Seismische Voruntersuchungen für das Schiefergas-Fracking. Im Protestzelt herrscht Leere. Das Gestänge quietscht im Sturm. Der alte Bauwagen ist in den feuchten Boden gesackt. Nebenan, auf dem Pachtgrundstück, sitzen die Wachschützer mit ein paar Geräten, dem Plastikklo, einem mächtigen Flutscheinwerfer. 34 Fracking-Gegner aus Shurawlów stehen im 40 Kilometer entfernten Rubieszów an der ukrainischen Grenze vor Gericht. Emil Jabłoński, seine Frau Magosza, Pascha, Andrzej, Wiesek, Grin und die anderen. Chevron hat sie verklagt. Wegen Aufwiegelung zum Protest, Hausfriedensbruchs, Benutzung fremden Baumaterials. Die Vernehmungen zu Person und Sache ziehen sich den ganzen Tag hin. Ein monotoner, ritualisierter Wortwechsel, der sich um Bagatellen dreht. An der Wand hinter dem Richter der polnische Staatsadler, groß und golden. Das politische Spiel um das Nachbarland Ukraine wirft seine Schatten auf die Verhandlungen. In Kiew hat der Maidan gesiegt. Viktor Janukowitsch ist auf der Flucht. Und Wladimir Putin setzt seine Hebel in Bewegung. Krieg liegt in der Luft. Und in diesen Tag, den 18. März 2014, platzt noch eine Nachricht. Der Essener Energiekonzern RWE, Inhaber mehrerer Lizenzen für die konventionelle Förderung von Erdgas im südpolnischen Karpatenvorland, verkauft eben diese Lizenzen an seinen Partner. Gazprom. Die Deutschen arbeiten mit Russland zusammen. Auf Kosten Polens. Das hält man doch im Kopf nicht aus. Und ausgerechnet uns wirft man vor, wir seien von Gazprom gesponsert. Lamentiert Bascha am Küchentisch ihres Holzhauses in Shurawlów. Ihre Werbefirma hat sie inzwischen aufgegeben, um sich ganz dem Fracking-Protest des Dorfes zu widmen. Bitte schön, Gazprom hat jetzt 4 neue Lizenzen. Sogar für konventionelles Erdgas, das gar nicht so schädlich ist und nicht so teuer in der Ausbeutung wie das Schiefergas. Unsere Reichtümer sind fort, einfach davongeflogen. Ende Mai 2014. In Shuravlov wird der ganze Ärger weggefeiert. Ein Jahr Widerstand gegen Chevron. Das Zelt, der Bauwagen stehen unverändert dort. Auch bei Chevron auf dem Nachbarfeld scheint alles beim Alten. Das Plastikklo, ein paar Geräte, ein Flutlicht. Zum Ausleuchten der Landschaft oder der Gegenseite. Man weiß es nicht so genau. Die Wachleute wirken selten gut gelaunt. Nicht einmal 2 Euro pro Stunde bringt ihnen der Dienst bei Wind und Wetter für das amerikanische Großunternehmen ein. Sie sprechen von neuen Arbeitsplätzen. Was denn für welche? Für wen denn? Wir haben doch unsere Arbeit, wir haben unser Land, das ist unser Arbeitsplatz. Das hier ist die beste Erde Polens, als wir zurückkamen nach der Vertreibung im Krieg. Ich war 5 Jahre alt. Ich war 5 Jahre und wusste gar nicht, was das heißt. Da sind meine Eltern niedergekniet, haben die Erde geküsst. Das war doch unsere Erde, seit Urgroßvaters Zeiten. Daran kann ich mich erinnern. Mitte Juli 2014. Morgosha, Jabwionska und Bascha sitzen auf dem Klappsofa im Bauwagen und sind guter Dinge. Auf dem Feld von Chevron das vertraute Plastikklo. Aber sonst eine weiße Fahne, Elektrokabel, etwas Eisenschrott, Betontrümmer, Holzscheite und die Wachschützer sind weg. Das war schön. Um 4 Uhr morgens. Um 4 Uhr, da sind wir schon los. Es war genau 5:05. Ich höre die Hunde bellen und Bewegung vor dem Haus auf der Straße. Bin noch nicht ganz bei Bewusstsein und weiß gar nicht, durch welches Fenster ich gucken soll. Ich höre was und weiß nicht was, schiebe die Jalousien hoch und traue meinen Augen nicht. Da steht ein Traktor mit ihren Sachen obendrauf. Und daneben ein Wagen, der hat ihr Stromaggregat und die Flutlichtlampe geladen. Dann kommt der vom Traktor auf den mit dem Auto zu, sie sprechen sich ab und los geht's. Ich sag Emil, guck mal, Chevron fährt weg. Das war schön. Sie wollen es nicht, dass man offiziell bekannt gibt, Chevron hat sich zurückgezogen. Denn dann würde ihr Aktienkurs herunterpurzeln. Aber so, sie sind einfach gegangen. Andere operative Pläne, wie sie es nennen. Aber natürlich können sie jeden Augenblick zurückkommen. Während Chevron sang- und klanglos aus Shuravlov verschwindet, beginnt der polnische Chevron-Partner Pegenik 70 Kilometer südöstlich mit Vorarbeiten für Probebohrungen. Das Dorf Suschetz lebt seit langem vom Tourismus, gehört zum wald- und wasserreichen Natur- sowie Vogelschutzgebiet der Rostocze. Dennoch hat Franciszek Kawa, der Gemeindevorsteher, die Konzerne mit offenen Armen empfangen. Mit Rücksicht darauf, was gerade in der Ukraine passiert, sollten wir alles tun, um uns unabhängig zu machen vom Gas und Öl aus Russland, einem unglaubwürdigen und unberechenbaren Partner. Die Russen schöpfen 70% ihres Nationaleinkommens aus dem Verkauf von Öl und Gas. Und mit dem Geld produzieren sie Waffen, die sie dann jeden Augenblick gegen uns einsetzen können. Es gibt keine wichtigeren Fragen als die der Sicherheit. Ważniejszych niż sprawa bezpieczeństwa. Gaz łupkowy nie jest zdrowy. Chevron do domu won. Chevron do domu won. Chevron do domu won. Robota będzie, pieniądze będą. Arbeit wird es geben. Geld? Weiß nicht, was ich darüber denken soll. Eigentlich kämpfen Russland und die Ukraine doch nur dafür, dass wir kein Schiefergas fördern. Die verschieben die Grenze an die Weichsel. Von der Weichsel aus übernehmen uns die Deutschen. Polen ist doch sowieso verkauft. Natürlich sind ein paar Leute aus Shuravlov, dazu grünen Politiker und Ökologen aus ganz Polen, sofort nach Suschetz gekommen. Sie demonstrieren vor dem Gemeindeamt. Sie nehmen im Saal oben an einem Bürgerforum teil. Das ist eigentlich für die Einwohner gedacht. Doch von denen lässt sich kaum jemand im Saal blicken. Franciszek Kawa sitzt derweil seelenruhig in seinem Amtszimmer, als ob ihn das alles nichts anginge. Der Eingriff in die Umwelt ist gering. Ein Rohr von 25 Zentimetern Durchmesser in die Erde zu legen, das ist minimal, wie bei einem Tiefbrunnen. Die Ökologen kommen gern mit dem Thema Wasserverschmutzung. Haben Sie heute wieder so eine Wasserprobe mitgebracht? Quer über die Landstraße hinter seinem Amtsgebäude hat der Gemeindevorsteher von Suschetz ein grünes Spruchband spannen lassen. Putinologen raus! Die Sache mit dem Transparent liegt jetzt beim Staatsanwalt. Wir haben eine Entschuldigung gefordert, wegen der falschen Behauptung, wir seien von Gazprom finanziert. Aber kümmern wir uns nicht weiter um Cover und seine Dummheiten. Inzwischen haben wir einen Verein gegründet. Wir wollen damit erreichen, dass wir am Verfahren zur Feststellung der Umweltverträglichkeit in Suschetz teilnehmen können. September 2014. In Shuravluv wird schon wieder gefeiert. Der Sieg des Dorfes im Kampf gegen Chevron. Obwohl niemand wirklich weiß, ob es ein endgültiger Sieg ist. Swarma, ein Folkfestival mit dem Motto Weltfriedenstage, gastiert in diesem Jahr extra in Shuravluv, um dem Protest zu huldigen. Zelte stehen herum, in Iglu- oder Pyramidenform, nach Indianer- und nach Beduinenart. Alte Bauern mit Bierbecher in der Hand mischen sich unter junge Öko-Freaks. Jemand hat riesige Holzzuber aufgebaut und bietet heißkalte Wechselbäder zum Nacktbaden im Freien an. Beglückt über den Triumph seines Dorfes und ein wenig angeheitert, wandert Großbauer Wiesław Grin über die Festwiese. Auf diese Leute hier, das werfe ich mir jetzt vor, habe ich geschaut wie auf ein notwendiges Übel. Hippies. Eigentlich Leute, die auf Kosten anderer leben. Heute sehe ich es anders, zumal man sich mit jedem von ihnen unterhalten kann. Interessant unterhalten. Es ist spannend, wenn jemand begründen kann, warum er so ist, wie er ist. Sie sind ausgebildet, intelligent, was man über die andere Seite nicht sagen kann. Sie haben mehr Profil als der Durchschnittsmensch, der nichts darstellt. Februar 2015. Der große Traum vom Schiefergas ist in Polen fürs Erste ausgeträumt. Das Land birgt wohl doch nicht die größten Vorkommen in Europa. Fachleute sprechen nur noch von einem Zehntel der anfangs errechneten Kapazität. Die Konzerne sind unzufrieden. Man hat ihre Arbeit behindert. Die Rechtslage ist unklar. Es gibt Umweltproteste. Außerdem ist der Gaspreis auf dem Weltmarkt stark gefallen. Aber es soll Unmengen an Schiefergas geben. Direkt auf der anderen Seite der Grenze. Im März ist Chevron auch aus der Westukraine vorläufig abgezogen. Zurzeit lässt die polnische Regierung ein Sondergesetz zur Förderung von Öl, Gas und Kohle zwischen den Ministerien kursieren. Es soll die Mitsprache der Gemeinden und Bezirke einschränken und die Enteignung von Grundstücken, unter denen fossile Energieträger lagern, drastisch vereinfachen. Shuravluv probt den Aufstand. Ein polnisches Dorf im Streit mit der Fracking-Industrie. Sie hörten ein Feature von Martin Sander. Es sprachen Michael Altmann, Daniel Berger, Axel Gottschick, Stefko Hanuszewski, Tom Jakobs, Claudia Mischke, Volker Risch und Wiesława Wesolowska. Ton und Technik Gunther Rose und Katrin Fidora. Regie Claudia Katanek, Redaktion Ulrike Bajor. Wir danken dem Netzwerk Recherche für die Unterstützung. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Südwestrundfunk 2015.